Überschussländer als Sündenböcke. Die Lokomotivtheorie. 1977 wurde ich für 6 Monate zum Internationalen Währungsfonds nach Washington abgeordnet. Die Zeit dort verbrachte ich größtenteils im European Department, in der Northern European Division, und befasste mich intensiv mit den in der Notenbankpraxis recht neuen Intermediate Monetary Targets. Solche geldpolitischen Zwischenziele, wie etwa die Geldmenge in einer bestimmten Abgrenzung, galten damals noch als neu und waren umstritten. Sie fanden aber in der Praxis einiger Notenbanken zunehmende Anwendung. Milton Friedmans Konzept, die Notenbank solle sich auf das Knapphalten und die mittelfristige Verstetigung des Geldmengenwachstums konzentrieren, das sei ihr bester Beitrag zu Preisstabilität und stetigem Wirtschaftswachstum, war nach 1,5 Jahrzehnten in der Wirklichkeit der Notenbanken und des IWF angekommen und wurde dort tatsächlich diskutiert. Das währungs- und finanzpolitische Scheitern der letzten 10 Jahre war ja auch evident. Das 1944 in der Konferenz von Bretton Woods eingerichtete internationale Währungssystem mit festen Wechselkursen lag in Trümmern. Die Kaufkraftverluste der großen Währungen waren dramatisch angestiegen, ebenso die Staatsverschuldung. Die Inflationserwartungen wurden dadurch befeuert. Auch der Anstieg der Löhne und Gehälter waren unvertretbar hoch. Die Bundesbank hatte den durch die Freigabe der Wechselkurse zusätzlich gewonnenen geldpolitischen Freiheitsgrad genutzt und mit einer rigiden Zinspolitik und Geldverknappung Inflation und Inflationserwartungen in der Bundesrepublik deutlich nach unten gebracht. 1977 belief sich der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland auf 3,7%, gegenüber 6,5% in den USA, 9,4% in Frankreich, 15,8% in England und 18,5% in Italien, laut IWF-Statistik. Gleichzeitig aber hatten die Bundesrepublik und Japan hohe und wachsende Leistungsbilanzüberschüsse, während ihr Wirtschaftswachstum eher zögerlich war. Die USA, England, Frankreich und Italien und viele andere Industrieländer litten dagegen unter Leistungsbilanzdefiziten, die durch jede Politik der Nachfragestimulierung tendenziell noch weiter vergrößert wurden. Damals entstand die sogenannte Lokomotivtheorie. Nach der im IWF und vor allem in den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten überwiegenden Meinung hatten Deutschland und Japan eine zu hohe Sparneigung und betrieben eine zu vorsichtige makroökonomische Politik. Sie sollten ihre interne Nachfrage stärker ankurbeln und würden dann quasi als Lokomotiven die von Leistungsbilanzdefiziten geplagten Länder ins Schlepptau nehmen und so den internationalen Konjunkturzug ins Rollen bringen. Dieses Denkmuster scheint auch heute noch überall dort auf, wo Hoffnungen auf eine koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik gesetzt werden. Es liegt auch letztlich den französischen Vorstellungen von einer Wirtschaftsregierung für die Euro-Länder zugrunde. Dazu an anderer Stelle mehr. Diese Debatte beherrschte jedenfalls die Diskussionen im IWF, als ich im April 1977 nach Washington kam. Die Briten waren damals im IWF und insbesondere im European Department sehr kopfstark vertreten. Das stand in einem gewissen Widerspruch zur kläglichen Figur, die Großbritannien auf den internationalen Währungs- und Finanzmärkten machte. In den späten 70er Jahren schien der britischen Wirtschafts- und Finanzpolitik nur noch wenig zu gelingen. Der Kurs des Pfundes zur D-Mark war von 11,20 D-Mark pro Pfund bis 1977 auf 4,05 D-Mark eingebrochen. Weil die Devisenkasse der Bank von England leer war, hatte das einst so stolze Großbritannien, Mitbegründer des IWF und Heimat der größten Ökonomen der Weltgeschichte von Adam Smith bis John Maynard Keynes, im November 1976 den IWF um einen Beistandskredit von 4 Milliarden Dollar bitten müssen. Der IWF hatte scharfe Sanierungsauflagen erlassen. In einem Letter of Intent hatte die britische Regierung diese Auflagen akzeptieren müssen, um den dringend benötigten Devisenkredit zu erhalten. Diese von den Briten tief empfundene Demütigung beschleunigte den Niedergang der Labour-Regierung, der 1979 in den Wahlsieg von Margaret Thatcher mündete. Die sogenannte Konditionalität, Devisenkredite im Austausch gegen ein Konsolidierungs- und Strukturanpassungsprogramm, war übrigens das Standardverfahren für die Gewährung von IWF-Krediten. Es gilt grundsätzlich auch heute noch und war ja auch Vorbild im Falle Griechenlands. Nur geht es im letzteren Fall nicht um Mittel für die Devisenkasse, sondern um Mittel für den Staatshaushalt. Ich sah mich jedenfalls im Frühling 1977 unvermutet und völlig unvorbereitet in der Lage, als junger und zudem unzuständiger Mitarbeiter aus dem deutschen Finanzministerium an jedem Kaffeetisch beim IWF wieder und immer wieder deutsche Makropolitik verteidigen zu müssen. Ich wies darauf hin, dass Deutschland ja gerade deshalb Erfolg habe, weil es eine andere Politik als England und die USA betrieben habe und dass zudem die globalen Wirkungen einer expansiveren Politik in Japan und Deutschland weit überschätzt würden. Das half damals genauso wenig, wie es heute hilft. Allerdings machten mir die damit verbundenen Diskussionen mit Fachleuten, die zumeist viel erfahrener und entsprechend kompetenter waren als ich, großen Spaß. Mein Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, Manfred Lahnstein, war im Frühjahr 1977 Währungsstaatssekretär geworden, weil sein Vorgänger Karl Otto Pöhl zur Bundesbank ging. Auf der Herbsttagung 1977 von IWF und Weltbank in Washington vertrat er den Finanzminister Hans Apel. Ich erinnere mich an eine Runde der Finanzminister der großen Industriestaaten, bei der ich als Mitarbeiter in der dritten Reihe saß. Es ging um die Formulierung des Abschlusskommuniqués. Dort sollte auch die Verpflichtung von Deutschland und Japan auf eine expansivere Politik festgehalten werden. Der britische Finanzminister Dennis Healey, der den Vorsitz hatte, schlug eine Formulierung vor, die sinngemäß etwa wie folgt lautete: Germany will contribute to the reduction of global imbalances by stimulating its domestic demand. Manfred Lahnstein meldete sich und sagte: Mr. Chairman, may I insert four words? Germany will, as in the past, contribute. Das besiegelte das Schicksal dieses Satzes im Kommuniqué. Er wurde gestrichen. Mein Papier über Intermediate Monetary Targets fand wohlwollende Aufnahme bei meinen Chefs im European Department. Allerdings hatte ich darin die Strategie der amerikanischen Notenbank als unentschlossen und unklar kritisiert. Das Papier wurde dem für Amerika zuständigen Department vorgelegt und stieß dort auf harsche Kritik. Mit meinem Division Chief begab ich mich zu einer unangenehmen Diskussion mit einem finster blickenden Spanier, der den American Desk im IWF verwaltete und meine zarte Kritik an der Strategie der Federal Reserve wortgewaltig zerriss.